Der Beutezug der Finanzwikinger. Der Tag ist gekommen, postet ICIJ-Datenchefin Mark Cabra am 29. Oktober 2015 in unserem gemeinsamen Rechercheforum. Alle Daten, die das ICIJ auf seine Server hochgeladen hat, alles, was wir bis dahin bekommen haben, ist jetzt durchsuchbar. 8,2 Millionen Dokumente, weit mehr als 2 Terabyte. Happy Digging, wünscht Mar in die Runde. Viel Spaß beim Graben. Endlich, endlich, endlich können alle Journalisten in allen Daten suchen und nicht nur in einem Teil davon. Alle Journalisten heißt inzwischen mehr als 320 Kolleginnen und Kollegen aus mehr als 70 Ländern und über 90 Medienhäusern. Es ist die größte journalistische Kooperation der Geschichte. Im Forum ist sofort die Hölle los. Im Minutentakt werden neue Treffer gepostet. Ein weltbekannter Regisseur, ein Schachgroßmeister oder mehrere ehemalige Formel-1-Piloten. Nur wenige Stunden später postet unser Schweizer Kollege Titus Plattner begeistert ins Forum: Was für ein Unterschied! Zuerst hatten wir etwa 300 Schweizer in den Daten gefunden. Jetzt sind es mehr als 1000, viele davon sehr interessant. Das ganze Schweizer Team ist begeistert. Wir auch. Die größten Auswirkungen der neu durchsuchbaren Daten zeigen sich in einem Land, das durch seinen Premierminister ohnehin schon prominent vertreten war: Island. Dort arbeitet unser Kollege Johannes Christiansson an der Recherche mit und Johannes schreibt am nächsten Tag: Ich habe die ganze Nacht Kaffee getrunken, um zu suchen. Und weiter: In nur 20 Minuten habe ich großartige Funde in den Daten gemacht. Bjarni Benediktsson, Finanzminister und Vorsitzender der Unabhängigkeitspartei. Olaf Nordahl, neu gewählte Vizevorsitzende der Unabhängigkeitspartei. Dazu muss man wissen: Die Unabhängigkeitspartei ist in Island an der Regierung und die Vizevorsitzende ist zugleich amtierende Innenministerin. Ihre Partei wiederum koaliert mit der Fortschrittspartei, deren Geschäftsführer ebenfalls in den Daten ist, und natürlich der Parteichef. Das ist nämlich der Premierminister. Was für ein Land! Was für absurde Zustände! In Reykjavik treffen wir unseren Kollegen Johannes Christiansson, den wohl bekanntesten und meist ausgezeichneten Investigativjournalisten Islands. Früher hat er für den öffentlichen Rundfunk in Island gearbeitet. Er hat eine bemerkenswerte Dokumentation über die Ursachen der Bankenkrise in seinem Land produziert. Er hat aber auch schon Undercover-Recherchen über Drogenmissbrauch betrieben und Sexualverbrecher enttarnt. Gerade arbeitet er als freier Journalist und beschäftigt sich nur mit dem Projekt Prometheus. Seine Geschichte wird in diesem Land, dessen politische Landschaft von der Bankenkrise 2008 extrem erschüttert wurde, für enorme Aufmerksamkeit sorgen. Den Premierminister Sigmundur Gunnlaugsson haben wir ja schon früh in unseren Recherchen gefunden. Zur Erinnerung: Über die Luxemburger Niederlassung der Landsbanki haben er und seine Frau bei Mosfon eine Firma auf den britischen Jungferninseln gegründet, die Wintris Incorporated. Auf deren Namen eröffneten sie ein Konto bei der Credit Suisse in London. Das Pikante daran: Seit Anfang 2009 gibt es in Island eine Regelung, die Parlamentariern vorschreibt, Firmenanteile und Vermögen offenzulegen. Gunnlaugsson, der seit April 2009 im Parlament sitzt, hätte Wintris Incorporated also melden müssen, hat es aber nicht getan. Ende 2009 hat er seine Firmenanteile dann an seine Frau verkauft. Für $1. Anmerkung: Kurz vor Redaktionsschluss dieses Buches erklärte die Frau des Premiers, die Bank habe einen Fehler gemacht, als sie 2007 ihren heutigen Mann als Anteilseigner eintrug. Es sei immer ihre Firma gewesen. Nochmal in aller Ruhe: Der isländische Premierminister ist in den Daten und zwei seiner Minister, das ist ein Drittel des isländischen Kabinetts. Dazu kommen hochrangige Funktionäre beider Regierungsparteien, Dutzende bekannte Geschäftsleute und gefühlt, sagt Johannes, der das alles kaum fassen kann, das halbe Land. Noch im Auto, auf der langen Fahrt vom Flughafen in die Hauptstadt, erklärt uns Johannes, warum die Enthüllungen das Land in einem besonderen Zustand antreffen. Auf der Vulkaninsel im Atlantik ziehen bis heute jene Familien die Fäden, die schon vor Jahrhunderten, als das Land einzig vom Fischfang lebte, das Sagen hatten. Oktopus nennen die Isländer diese Clique, weil ihre Mitglieder wie Kraken überall hin die Finger ausstreckten. Zu den Banken, den großen Firmen, den Parteien. Diese mächtige Elite privatisierte Ende der 90er Jahre faktisch das gesamte Land. Erst die Fischereiflotten, dann die Banken. Island wurde zu einem der reichsten Länder der Welt. In Reykjavik boomten die Designergeschäfte. Die Edelrestaurants waren teurer als in London. An jeder Ecke parkten Luxusgeländewagen. Laut einer Studie von 2006 waren die 320.000 Isländer die glücklichsten Menschen der Welt. Und dann kam das Erwachen, sagt Johannes. Der Boom und die Privatisierung hatten nämlich Schattenseiten. Die drei größten Banken des Landes, Kaupthing, Glitnir und Landsbanki, wurden ausgerechnet den Oktopussen und ihren Freunden zugeschachert. Anhänger der Fortschrittspartei übernahmen die Kaupthing, während die Landsbanki an die Granden der Unabhängigkeitspartei ging und die Glitnir Bank wiederum an einen großen Handelskettenmogul. Die neuen Eigentümer gaben alle Zurückhaltung auf und verloren in ihrer Gier das Maß. Regierung und Parlament sorgten für eine Aufweichung der Regeln für Hypothekenkredite. Und plötzlich konnte man in Island Kredite bis zu 90% des Werts der belasteten Immobilie aufnehmen. Eine gewaltige Blase entstand. Als es 2008 erste Anzeichen gab, dass es nicht dauerhaft so weitergehen würde und der Kurs der großen Banken zu kippen drohte, setzten die Oktopusse sogar noch eins drauf. Sie manipulierten den Aktienkurs der Geldhäuser. Das Prinzip war so einfach wie verhängnisvoll. Die Banken vergaben Kredite an Anteilseigner, die wiederum kauften damit Aktien bei jenen Banken und ließen damit deren Aktienkurs künstlich in die Höhe schnellen. Der Bilanzwert der drei größten Banken wuchs so auf das Achtfache des Bruttoinlandsprodukts von Island. Das Achtfache. Es war der Anfang vom Ende. Als im September 2008 die Finanzmärkte nach der Lehman Brothers Pleite abstürzten, konnten die Banken ihre Gläubiger nicht mehr bedienen und brachen zusammen. Der Staat musste mit so viel Geld in die Bresche springen, dass Island vor der Pleite stand. Die Bevölkerung tobte. Ein früherer Finanzstaatssekretär wurde später zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt, ebenso die drei früheren Kaupthing-Besitzer Olafur Olafsson, Reidar Mar Sigurdsson und Sigurdur Einarsson. Johannes lacht. Die Kaupthing-Leute habe ich auch schon alle in euren Unterlagen gefunden, aber die sitzen ja schon im Gefängnis. Eine skrupellose Elite hatte innerhalb weniger Jahre eines der reichsten Länder der Welt ruiniert, so sehen es hier die meisten. Und während die gewöhnlichen Isländer darunter litten, weil die Lebenshaltungskosten stiegen, die Löhne sanken und die Hypothekenschulden in die Höhe schnellten, hatten viele derjenigen, die für die Krise verantwortlich waren, ihr Geld längst außer Landes geschafft. Finanzwikinger, so nennen die Isländer bis heute die Hasardeure, die sich in ihrer Gier nach immer mehr Geld gleichzeitig verkalkuliert und bereichert hatten. Unterstützt wurden die Wikinger dabei von der damaligen wie heutigen Regierung aus Unabhängigkeitspartei und Fortschrittspartei, Gunnlaugssons Fortschrittspartei. Und tatsächlich hat Wintris, die vormalige Offshore-Firma von Premier Sigmundur Gunnlaugsson, ihr Konto bei der Londoner Filiale der Schweizer Bank Credit Suisse im Vorfeld der Krise, im März 2008, eröffnet, zu einer Zeit also, als bei den Finanzwikingern intern schon längst absehbar gewesen sein musste, wohin Island zu steuern drohte, in die Zahlungsunfähigkeit. Als uns das auffiel, gingen wir jedes einzelne Dokument nochmal durch. Wir diskutierten mit Johannes, wir sprachen mit Experten. Die große Frage war und ist, wofür brauchte der isländische Premierminister eine Firma auf den britischen Jungferninseln und ein Konto bei einer Schweizer Bank? Und vor allem, warum hat er beides nicht ordnungsgemäß angegeben? Johannes fand heraus, Wintris taucht auf der Liste der Gläubiger von Kaupthing und Landsbanki auf. Später erfuhr er von einer Quelle, dass die Wintris auch Glitnir-Anleihen gehabt haben soll. Allein für ihre Landsbanki- und Kaupthing-Anleihen forderte Wintris nach dem Bankencrash umgerechnet mehrere Millionen Euro. Anmerkung: Auf die Frage hierzu antwortete Gunn Laugson bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht. Entweder haben Gunn Laugson und seine Frau die Anleihen von drei Banken schon vor der Krise gekauft. In diesem Fall hätte er das der Öffentlichkeit sagen müssen, nachdem er 2009 ins Parlament einzog. Anmerkung: Für diese Variante spricht, dass die Ehefrau des Premiers sagte, man habe nicht mehr in isländische Werte investieren lassen, nachdem ihr Mann Premierminister geworden sei, also Anfang 2009. Oder aber Gunn Laugson, studierter Wirtschaftswissenschaftler und Oxford-Absolvent, und seine Frau haben die Anleihen nach dem Zusammenbruch der drei Banken gekauft, als sie nur noch 3-5% ihres ursprünglichen Wertes wert waren. Das hieße, sie hätten darauf spekuliert, dass die Bankenkurse bald wieder im Wert steigen würden. Keine der beiden Möglichkeiten lässt Gunn Laugson besonders gut dastehen, zumal der Besitz dieser Anleihen sein bisheriges politisches Engagement plötzlich in einem völlig anderen Licht erscheinen lässt. Dazu muss man wissen, als den Landsbankigranten bewusst wurde, dass ihnen das Geld ausging, bedienten sie sich eines Tricks, um an Devisen zu kommen. Sie gründeten einen Online-Ableger der Landsbankibank und nannten ihn iSafe. Die Bankentochter lockte mit deutlich höheren Zinsen als damals üblich Sparer aus ganz Europa, besonders in Großbritannien und den Niederlanden, aber auch in Deutschland. Als die Landsbanki pleite ging, wollten die hunderttausenden Sparer ihr Geld zurück. Da die Landsbanki aber längst kein Geld mehr hatte, wurden in Europa Forderungen laut, die Zentralbank sollte bürgen und damit jeder isländische Bürger. Großbritannien setzte gar Anti-Terror-Gesetzgebung ein, um Gelder von der Landsbanki, der isländischen Zentralbank und der Regierung einzufrieren. Island, gerade noch Everybody's Darling, stand auf einer Stufe mit Al-Qaida. Entsprechend panisch war die Mitte-Links-Regierung, die 2009 nach der Krise an die Macht kam und jenes Chaos ordnen sollte, das ihre Vorgänger von Unabhängigkeitspartei und Fortschrittspartei hinterlassen hatten. Die neue Regierung verhandelte mit den Niederländern und den Briten und konnte sich am Ende auch auf einen Vorschlag einigen. Island bekommt neue Kredite, im Gegenzug bekommen niederländische und britische iSafe-Kunden ihr Erspartes zurück, garantiert vom isländischen Staat. So könnte Island seinen Ruf retten, hoffte man, und sich nicht die Chancen auf den EU-Beitritt verbauen. Aber diese Pläne stießen auf Gegenwehr. Die Isländer hätten mit ihren Steuern für die Abenteuer der Finanzelite bürgen und die neuen Kredite über Jahre abzahlen müssen. Es kam zur politischen Auseinandersetzung. In diesem Kampf trat eine bis dahin vollkommen unbekannte Gruppierung in die politische Arena. Sie nannte sich In Defense, was für In Defense of Iceland steht, sammelte im Internet Unterschriften gegen das geplante Abkommen und schickte Experten ins Parlament, die sich gegen den Kompromiss aussprachen. Bei In Defense trafen sich normale Bürger, einer ihrer Anführer ist bis heute ein Klavierlehrer, und hochrangige Politiker. Einer ihrer wichtigsten Sprecher war ausgerechnet Sigmundur Gunn Laugson, der frisch ins Amt gewählte Vorsitzende der Fortschrittspartei. Der Mann, der zu dieser Zeit Mitbesitzer der Offshore-Firma Wintris war und damit einer der Gläubiger, die Millionen von den Banken wiederhaben wollten. Diesen Umstand aber, das hören wir aus Island, behielt er allerdings auch innerhalb von In Defense für sich. Anmerkung: Auf die Frage hierzu antwortete Gunn Laugson bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht. Am Ende gab es drei Volksabstimmungen. Jedes Mal gewann das In-Defense-Lager. Der Kompromissvorschlag der Regierung war vom Tisch. Dieser öffentliche Sieg war der Beginn einer Entwicklung, die Gunn Laugson bis ins Amt des Premierministers trug. In-Defense forderte auch, dass alle Gläubiger eine Stabilitätssteuer in Höhe von 39% an den Staat bezahlen sollten, wenn sie ihr Geld, das seit 2008 staatlich eingefroren war, abziehen wollten. Gunnlaugssons Regierung ließ sich 2015 allerdings auf einen anderen Deal mit den Gläubigern ein, auf die Zahlung eines Stabilitätsbeitrags, der nach Meinung von Experten mehr als 2 Milliarden Euro weniger in die Staatskassen bringen wird. Auch die wütenden Attacken seiner ehemaligen Indifenz-Kollegen stimmten Gunnlaugsson nicht um. Es wird Sie nicht erfreuen zu hören, dass der Deal durchaus vorteilhaft für die Familie des Premiers ist. Die rund 2 Milliarden, die der Staat weniger bekommt, kommen den Gläubigern zugute. Und einer der Gläubiger ist die Offshore-Firma Wintris. Gunnlaugsson war also in gewisser Weise auf beiden Seiten des Verhandlungstisches vertreten. Ein klassischer Interessenkonflikt, den offenzulegen keine schlechte Idee gewesen wäre. Im Sommer 2015 sah Gunnlaugsson die isländische Steuerbehörde mit einer interessanten Entscheidung konfrontiert. Ein anonymer Whistleblower bot den isländischen Behörden eine Steuer-CD an. Auf der CD geheime Daten über die Briefkastenfirmen von etlichen Isländern. Daten, die nach unseren Informationen allesamt von Mossack Fonseca stammen, die allerdings deutlich älter und weniger detailliert sein sollen als die, die wir in Händen halten. Dieses Angebot wurde öffentlich und ganz Island diskutierte. Sollte man kaufen oder nicht? Was die Isländer nicht wussten, auch die Firma, die der Premierminister mit seiner Frau gekauft hatte, war, nach unseren Informationen, auf dieser CD. Die Chefin der Steuerbehörde war für einen Ankauf der Daten. Sie erhoffte sich viel davon. Schließlich sollen sich darin Dokumente zu 300 bis 500 Briefkastenfirmen von Isländern befinden. Islands Finanzminister Bjarni Benediktsson, der aus einer der berühmt-berüchtigten Oktopus-Familien stammt, zeigte sich anfangs skeptisch. Es sei vollkommen undenkbar, für die Daten einen Koffer voll Geld an eine anonyme Person zu geben. Die Chefin der Steuerbehörde setzte aber genau das durch. Die Daten wurden für umgerechnet rund 200.000 Euro gekauft. Und der Finanzminister erklärte in einem TV-Interview auf die Frage, ob er zu irgendeinem Zeitpunkt Vermögen in Steueroasen hatte oder Transaktionen über Steueroasen abgewickelt hatte. Nein, ich habe nie Vermögen in Steueroasen gehabt oder sowas Ähnliches gemacht. Als wir in Reykjavik mit Johannes diesen Fall durchgehen, zeigt er auf seinen Laptop. Den Satz habe ich da drauf und ich werde ihn rauf und runter laufen lassen, wenn wir die Geschichte veröffentlichen. In jener Oktobernacht, als Johannes mit viel Kaffee vor dem endlich vollständig durchsuchbaren Datensatz saß, war Bjarni Benediktsson einer der ersten Namen, die er eingab. Er fand ihn. Der Finanzminister bekam 2006 gemeinsam mit 2 anderen Geschäftsleuten eine Vollmacht für die Firma Felsen und Co. auf den Seychellen. Und in einer E-Mail seines Bankberaters an Mossack Fonseca heißt es, die wahren Eigentümer seien die gleichen 3 wie oben erwähnt. Anmerkung: Auf Anfrage bestätigte Benediktsson, einer der Eigentümer der Firma gewesen zu sein. Sie habe eine Immobilie in Dubai gehalten. Beides habe er deklariert. Auf die Frage, warum er behauptet hatte, er habe nie Vermögen in Offshore-Firmen gehalten, erklärte er, ihm sei nicht bewusst gewesen, dass die Firma auf den Seychellen registriert gewesen sei. Auch diese Firma war, nach unseren Informationen, auf der CD, die von den isländischen Behörden gekauft wurde. War Bjarni Benediktsson deswegen anfangs skeptisch? Anmerkung: Benediktsson erklärte, er sei nicht gegen den Ankauf gewesen. Unserem Kollegen Johannes Christiansson erklärte er, nicht gewusst zu haben, dass seine Firma in den Daten war. Spätestens, wenn Johannes Christiansson in Island seine Geschichten veröffentlicht, wird Benediktsson sich erklären müssen. Und nach den Spielregeln der Politik wird er als Finanzminister ausgerechnet schwer zu halten sein. Das Gleiche gilt für den Premierminister. Vielleicht auch für Olaf Nordahl, die amtierende Innenministerin, die laut Johannes eine Vollmacht für eine Firma namens Dooley Securities S.A. hatte. Anmerkung: Auf Anfrage meldete sich Olaf Nordahls Mann und erklärte, die Landsbank habe die Firma für ihn gegründet, sie sei aber ungenutzt geblieben. Olaf Nordahl selbst teilte mit, die Firma sei vor ihrem Eintritt ins Parlament gegründet worden, daher habe sie diese nicht deklariert. Die Panama Papers werden die Regierung in extreme Erklärungsnot bringen. Die isländische Bevölkerung hat seit der Bankenkrise so viel durchgemacht, deshalb wird es null Verständnis für einen extrem reichen Premierminister und seine extrem reiche Ehefrau geben, die eine Offshore-Firma genutzt haben, um heimlich Bankenanleihen zu kaufen, erklärt uns Johannes. Er ist in einer absurden Situation. Er kann möglicherweise den Premierminister seines Landes aus dem Amt heben. Er hat die Geschichte des Jahres in Händen und das schon seit Frühjahr 2015, aber er muss noch warten, ewig warten, bis wir alle im Frühjahr 2016 veröffentlichen. Noch dazu weiß er ja, dass ein kleiner Teil der Daten schon im Land ist, in den Händen der Finanzverwaltung. Und das in einem sehr kleinen Land, in dem fast jeder jeden kennt. Ich frage mich fast jeden Tag, wird die Geschichte halten, sagt er. Ein ganz anderes Problem für Johannes ist, er hat keine Ahnung, wo und wie er die Geschichte überhaupt wird veröffentlichen können. Er ist Fernsehjournalist und Island hat drei große Fernsehsender. Aber er findet Verantwortliche aller drei Sender und oder Anteilseigner und oder nahe Verwandte einer der beiden Gruppen in den Daten. Johannes hat kein gutes Gefühl dabei, seine Geschichte einem der drei Sender anzubieten. Wie absurd. Mit jedem seiner Funde wird der Scoop größer und gleichzeitig die Sorgen um die Veröffentlichung. Klar, da sind auch noch die Zeitungen, nur die für ihre mutigen Investigativgeschichten bekannte Tabloid TV wurde erst vor kurzem durch einen ehemaligen Politiker der Fortschrittspartei übernommen, der jetzt über seine Freunde berichten lassen müsste. Und bei der führenden Tageszeitung Morgunbladet ist der ehemalige Zentralbankchef David Oddsson Chefredakteur und er ist mithin einer jener Akteure, die für die Wirtschaftskrise mitverantwortlich waren. Johannes überlegt mittlerweile, seine Recherchen einfach auf einer eigenen Homepage zu veröffentlichen. Den Namen Reykjavik Media hat er sich schon gesichert, ebenso die Website rme.is. Er lacht. Aber der Name ist im Grunde egal. Jeder in Island wird auf diese Seite gehen, wenn wir dort unsere Geschichten veröffentlichen. Jeder wird das lesen wollen. Nicht nur in Island.